Musikexperte Michael Kleff. Herr Kleff, was konnte Michael Jackson besser, singen oder tanzen? Das ist eine interessante Frage. Geht man mal in die Statistik hinein, konnte er wahrscheinlich beides besser, müsste man fast sagen, weil wenn man seine Erfolge sieht, beziehen die sich ja sowohl auf seine Musik, wenn man an die Millionen Platten denkt, die er verkauft hat, und gleichzeitig hat er aber auch die meistverkauften Videoclips zu verzeichnen. Das heißt also, im Grunde genommen hat er auf beiden Beinen immer großen Erfolg gehabt. Interessant an seinem Tanz ist natürlich, dass er hier wirklich einen Meilenstein gesetzt hat, weil das Video von Billie Jean, wo er dann erstmals den zu seinem Markenzeichen avancierten Tanzschritt Moonwalk aufgeführt hat, ist im Grunde genommen eigentlich die Geburtsstunde dessen, was wir Musikvideo nennen, weil damals war das Musikfernsehen MTV ja gerade erst in den Anfangsschritten und er hat definiert, was ein Musikvideo ist. Was heute Christina Aguilera oder Madonna machen, ist eigentlich nichts anderes als das, was Michael Jackson gemacht hat. Insofern hat er hier, glaube ich, schon Spuren hinterlassen. Moonwalk, das ist diese optische Rückwärtsbewegung, die nach vorne führt. Ja, er hat sie nicht selber erfunden. Also das war ja ein großes Spektakel mit seinen weißen Glitzerhandschuhen, die er getragen hat, der Griff in den Schritt, weiße Socken, schwarzer Hut und dann dieser Tanz, der auf zwei Pantomimen zurückgeht, nämlich Jean-Louis Barrault und Marcel Marceau. Michael Kleff, wie kann man Michael Jacksons Musikstil beschreiben? Warum war er so erfolgreich damit? Ja, er hat ja eigentlich angefangen musikalisch im Bereich von schwarzer Musik, von Soul und Funk mit seinen Brüdern, hat aber dann im Laufe der Jahre und spätestens dann mit seinem größten Erfolg Thriller den Schritt zur Popmusik gemacht. Also insofern ist er ein Teil der amerikanischen Musikgeschichte durchlaufen. Ich würde sagen, dass er in den letzten Jahren, seine letzten Platten waren einfach Popmusik. Welche Folgen hatte der Erfolg für ihn? Ja, es ging schnell nach oben und dann ganz kontinuierlich nach unten, kann man vielleicht sagen. Der absolute Höhepunkt seiner Karriere war die LP Thriller, produziert von Quincy Jones Anfang der 80er Jahre. Und er hat danach ja laufend neue Alben gemacht, aber irgendwie trat trotz aller Erfolge, er nannte sich ja dann King of Pop, trat dann doch seine musikalische, künstlerische Leistung zurück. Und es traten all die persönlichen, privaten Probleme auf, sei es der Vorwurf eben angeblichen Kindesmissbrauchs, was zu mehreren Jahren lang Gerichtsverhandlungen geführt hat, oder auch die Probleme finanzieller Art, die hohe Verschuldung. Das stand dann im Mittelpunkt der Medien offensichtlich. Er war ja ein kleiner Junge, als er angefangen hat mit seinen Brüdern, mit den Jackson 5. Und mit 13 hat er seine Solokarriere begonnen. Vielleicht war er einfach auch nicht alt genug, stark genug, erwachsen genug, um mit dem Erfolg umzugehen. Welchen Platz nimmt Michael Jackson in der Geschichte der Popmusik ein? Also er selber nennt sich ja King oder hat sich King of Pop genannt, ein Begriff, der auch übernommen wurde dann in die Musikliteratur. Und wenn man in die Erfolgsstatistik hineinschaut, ist er einer der größten Popmusikstars dieser Welt. Nicht ohne Grund hat ja das Guinness-Buch der Rekorde ihm einen Eintrag als erfolgreichster Unterhaltungskünstler aller Zeiten gewidmet. Und er hat, wie gesagt, Thriller ist eigentlich das Markenzeichen für Michael Jackson, womit er seinen Stempel in der Musikgeschichte hinterlassen hat. Einmal von der Musik her und dann aber eben auch von der Videoclip-Seite her. Und er hatte es eben auch geschafft, sich in die Herzen aller Altersgruppen zu singen. Also vom Kind ab 10 bis zu 60, 70 Jahren war er erfolgreich. Der Popmusikexperte Michael Kleff zum Tode von Michael Jackson. Die Zeit 7:15 Uhr.